Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. David, heute darf ich endlich etwas erzählen, was ich nicht erzählen durfte die letzten Wochen. Du bist Vater geworden. Nein. Es ist mega lustig. Und zwar, ich bin vor ungefähr einem Monat angeschrieben worden vom Bundespräsidenten, also von seinem Team, ob ich mal vorbeikommen kann im Schloss Bellevue, um mich zu lästern. Um zu lästern. Er will einen Privatpodcast haben. Genau. Und genau, das durfte ich bisher nicht erzählen, weil es ging darum, ihn nicht beraten, aber halt ihm was zu erzählen, so wie ich das Internet sehe, weil er jetzt bei der Republika eine Rede gehalten hat. Und das durfte ich nicht erzählen, weil er halt noch nicht bekannt war, dass er auf der Republika ist. Aber jetzt ist die Republika vorbei und jetzt darf ich es erzählen. Das war mega faszinierend. Ich bin halt wirklich quasi einfach durch so eine Polizeischleuse geht man da. Und dann bist du halt einfach in diesem Vorgarten von diesem Schloss und da war sonst niemand. So nur ich. Dann laufe ich halt einfach diesen Rasen so zum Schloss hoch und dann standen da so zwei Männer im Frack an so Flügeltüren und haben mich halt reingebeten. Dann war ich in so einem riesigen leeren Raum, in dem einfach vier Leute drin waren. Und zwar auch weitere zwei Männer im Frack und ein Schreibtisch und eine Frau mit so einem Klemmbrett. Und die hat mich dann direkt begrüßt und meinte so, ich bin hier vom Protokoll. Dafür, dass alles nach Protokoll läuft. Dann hat mir einer von den Männern im Frack meinen Mantel abgenommen. Und dann hat sie mich zu diesem Schreibtisch gebeten, der so ganz alleine in der Ecke stand. Da drauf ein Gästebuch und so ein schwarz-goldener Kuli, oder so ein Füller. Und dann war da so ein Typ im Frack, dessen Job nichts anderes war, außer den Stuhl für mich zurückzurücken, damit ich mich da hinsetzen kann auf diese. Und dann musste ich ins Gästebuch mich eintragen. Und dann hat ein Fotograf ein Foto von uns allen gemacht. Das wird auch nie veröffentlicht. Okay. Das ist nur fürs Archiv, damit man weiß, also historisch, welche besonderen Menschen der Bundespräsident schon alles getroffen hat. Nach Kim Jong-un, jetzt auch Robin Blase. Ja, also es war ein krasses Erlebnis. Aber war, jetzt kommen wir zum wichtigen Part. Hast du denn dann mit ihm da gesessen und ihm die neuesten Videos von Katja Krasavice gesehen? Ich habe ihm alle Memes gezeigt. Also, gesagt, Bro, wenn du mal so richtig internetfähig sein willst, musst du A dubben, musst du B E-Bims sagen. Ja, das war 2016. Das hat er zum Glück alles ignoriert und dann eine relativ gute Rede auf der Republika gehalten. Es war ganz spannend, weil ich war nicht alleine da. Da waren auch noch andere Experten und wir haben wir haben uns tatsächlich einfach eine Stunde da unterhalten und unterschiedliche Meinungen geäußert, so wie Debattenkultur im Internet funktioniert und besser werden könnte. Ja, dann hoffe ich mal, dass es jetzt bessere Geschichten gibt. Ja. Das war nämlich jetzt sehr lame, Robin. Es war sehr lame. Ich wollte sie einfach nur erzählen, weil ich es sehr cool fand. Und ich glaube tatsächlich, von dem, was ich da erzählt habe, ist nichts in der Rede gelandet. Also, wahrscheinlich. Auch egal. Wir haben viele Themen. Wir haben Edeka. Ja, das ist der Aufreger, der Edeka-Boykott. Die Welt geht nicht mehr einkaufen seit heute. Ja. Und wir haben Influencer, die... Also ich würde sagen, wir haben, glaube ich, den größten Heist in der Geschichte der Influencer. Es ist quasi Oceans YouTube, Oceans Instagram. Ja, ja. Es war richtig krass. Vorher aber erstmal Game of Thrones. Ja, Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist das Sky Ticket. Ja. Da gibt es jetzt die fünfte Folge der letzten Staffel zu gucken, also jetzt ab Montag. Also die vorletzte Folge. Oder ab Sonntagnacht eigentlich, kann man sogar sagen, für die wach bleiben. Das ist die vorletzte Folge forever. So, ja. Und ich glaube, das wird die krasseste Folge. Also ich glaube, das wird, weil sie werden ja noch eine Folge brauchen, um so ein Wrap-Up zu machen, Wrap-Up, wo sie epilogmäßig zeigen, wie es eingeht. Also ich glaube, ich will jetzt nicht spoilern, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, aber dass es die wird Alien-Königin am Ende jetzt reingekommen ist, ne? Also diese ganzen Aliens. Nee, also das wird ja, es ist schon ein krasser Showdown, der jetzt in der nächsten Folge passieren wird. Und da freue ich mich sehr darauf. Ich bin sehr gespannt, wie es endet. Das könnt ihr mit dem Sky-Ticket gucken. Müsst ihr einfach ausprobieren, buchen. Das Sky-Ticket ist monatlich kündbar. Und könnt es auf jedem Gerät streamen und natürlich auch in der Originalsprache gucken, wenn ihr das wollt. So mache ich das zum Beispiel. Ich habe jetzt die letzten Wochen extra immer, wach bleiben wollte ich nicht, aber ich habe dann Montagmorgen nach dem Aufstehen das Internet gemieden und bin, weil es geht gar nicht anders. Du scrollst durch deine Timeline und du hast irgendwo einen, selbst die Artikel, die sagen, hier wird nicht gespoilert, haben ein spoileriges Vorschaubild. Der Google Newsfeed mit Push-Notifications hat mir schon einiges gespoilert. Genau, so deswegen habe ich mir nämlich gedacht, komm, direkt Montagmorgen gucken. Ja. Tatsächlich auch, das geht eben nur mit dem Sky-Ticket. Ja. Danke dafür, Sky. Genau, es gibt natürlich nicht nur diese Folge zu gucken, sondern auch alle anderen 7 Staffeln, die davor waren. Also auch für die, die noch nicht angefangen haben. Jetzt ist die Gelegenheit. Ja. Genau, und am 20. Mai kommt dann das Finale. Und mit dem Sky-Ticket kann man auch am 27. Mai, da bin ich auch sehr gespannt drauf, die Doku Game of Thrones The Last Watch gucken, die quasi so ein bisschen das alles Revue passieren lässt. Also bin ich sehr gespannt drauf. Ihr könnt das einfach machen, indem ihr auf sky.lästerschwestern.com geht und Lästerschwestern tatsächlich sogar mit Ä. Mit Ä. Mit Ä. Die Welt ist so fortgeschritten. Ja. So fortgeschritten sogar, dass Luca Konkrafter sein eigenes FIFA-Team mittlerweile hat. Da einer wir machen es wieder immer so flashmäßig, einer der kleinen Aufreger diese Woche, ich habe es kaum mitbekommen, weil ich spiele kein FIFA, ja. Aber so wie ich das mitbekommen habe, sind die FIFA-YouTuber außer sich. Außer sich. Wie kann es sein, dass Konkrafter, der nichts kann, außer sich zu beschweren, versuchen gratis irgendwo reinzukommen und Plastik auf eine Pizza legen, jetzt plötzlich FIFA-Star wird? Ja. Was ist denn da eigentlich los? Der ist auf der Startseite von FIFA? Ich denke mal, dass das nur auch bei Deutschland ist. Also es gibt beim Ultimate-Team-Modus ist das, glaube ich, gibt es immer so ausgewählte Teams von halt Pro-Spielern oder tatsächlichen Fußballern oder halt eben bekannten YouTubern, gegen die man dann antreten kann. Kann man halt sehen, was für eine krasse, geile Zusammensetzung, die sich zusammengekauft haben mit ihren YouTube-Millionen. Also super fair. Und dieses Mal ist es halt eher statt irgendjemand, der es halt kann. Und das hat Leute aufgeregt. Montana Black hat sich aufgeregt, Hand of Blood hat sich aufgeregt. Ich habe ganz viel Aufregung gesehen darüber, dass er das da jetzt hat. Die spielen nicht tatsächlich FIFA, aber ja. Ich meine, bei Max war es ja früher so, dass er bei League of Legends auch mit Spandau Inferno im Launcher drin war. Da wurden deren Events da angekündigt. Also wenn du in der Szene drin bist, dann wirst du auch irgendwie zur Galionsfigur. Aber Luca habe ich jetzt mit FIFA noch nicht so in Verbindung gebracht. Ist aber auch egal, das nur so am Rande. Wir haben ein paar Updates zu letzter Woche. Einmal zu dem Sonic-Film. Ja, da haben wir letzte Woche ganz kurz drüber gelästert, wenn ihr euch entsinnt, und noch gesagt, das sieht wahnsinnig scheiße aus. Und ich fand das sehr interessant, dass diese ganzen Memes, die da jetzt bei rumgekommen sind, das hat mich die letzte Woche mega belustigt, Robin. Also neben den Game of Thrones Memes zum Starbucks-Becher war das so der größte Lacher, wie Sonic aussah. Und da hat sich jetzt der Macher quasi öffentlich entschuldigt und sagt, ja, wir hören euch, wir überarbeiten den, weil es gab sogar einen Künstler, der auf eigene Hand Fans haben irgendwie, oder also auch Profis im Bereich CGI und Character Design, keine Ahnung, haben ihre eigenen Sonics gebaut. Und die sahen so viel besser aus. Weil das ist auch so eine hässliche, also der ist nicht nur hässlich, aber so lange, dickliche Beine, dann so ein menschlicher Mund mit menschlichen Zähnen. Der beste Kommentar ist, er sieht aus wie Annoying Orange. Ja, so also halt, als hätte jemand einen menschlichen Mund einfach so mit Greenscreen abgecaptured und draufgepastet. Ich hatte jemanden gesehen, der Nicolas Cage das Gesicht darauf gemacht hat und es sah verdächtig nach Sonic aus. Also vielleicht ist er ja der Motion Capture Artist gewesen. Das kann durchaus sein. Ja, also ist für mich, ich hatte dir das schon geschrieben, ich glaube, es ist ein First. Ja. Also ich habe das noch nie irgendwo erlebt, dass nach dem Backlash eines Trailers gesagt wird, okay, jetzt machen wir den Film anders. Jetzt machen wir die Hauptfigur anders. Also das ist sehr, sehr, sehr krass, wie ich finde. Ja. Vor allem, es wird nichts bringen. Also es ist jetzt, also das wird ja richtig viel Geld kosten. Da werden richtig viele CGI-Leute jetzt richtig, und die sind ja super teuer, extrem viel Zeit da rein investieren. Du brauchst ein Riesenteam, um auch sowas müssen, zu ändern. Auch müssen, weil der Release-Termin sich ja nicht verschiebt. Den haben sie ja gesetzt. Und also diese Kosten, der Film kostet ja wahrscheinlich sowieso schon, weil er halt sehr CGI-lastig ist, wahrscheinlich mehr, als er je einspielen will, weil keiner Bock auf den Film hat. Aber wer weiß, vielleicht ist es aber auch richtig gutes Marketing gewesen, dass jetzt alle meme-mäßig drüber gesprochen haben. Das ist kein gutes Marketing gewesen. Also das wirklich, also weil der so krass abgestürzt ist. Und man muss auch sagen, so gerade im Kino kann man sich ja Meisterdetektiv Pikachu angucken. die deutlich, also A, besser zeigen, wie es filmisch geht, den habe ich schon gesehen und fand, als jemand, der noch nie ein Pokémon in der Hand hatte und auch die Serie nie gesehen hat, und denen das alles nicht interessiert, fand ich das tatsächlich ganz drollig. Aber die haben jetzt auch diese Woche marketingmäßig wieder gezeigt, wie man es besser macht. Also ich bin mir immer unsicher, wie viel von diesen Ideen Ryan Reynolds sind, aber der hat das ja zu Deadpool auch schon gezeigt. Also der nutzt auch seinen YouTube-Kanal und auch seine Social-Media-Accounts so genial, auch für seine hat er so eine Gin-Marke. Die Werbung, die er da macht, ist auch so super. Ich habe auf seinem YouTube-Kanal gesehen, der hat quasi eine Parodie gemacht von typischen Make-up-YouTubern, wie er sein Get-Ready-Tutorial, um Pikachu zu werden. Ja, und er malt sich halt einfach so lauter schwarze Punkte aufs Gesicht fürs Tracking. Das hab ich gar nicht und gesehen. Es ist lustig. Besser fand ich diese Woche, er hat einen Link getweetet. Und zwar sich beschwert quasi, weil er schon den Link zu einem Full-Video, also der ganze Film ist apparently geleakt bei YouTube. Und er hat das an Warner getweetet und sagt so, ey Warner, das kann doch nicht sein, dass jetzt schon der ganze Film geleakt ist und leakt, und tweetet aber den Link zum Film. Und die Leute, die draufgeklickt haben, bekommen tatsächlich so eine längere Szene für so etwa 2 Minuten. Und dann es beginnt halt so, wie der Film, also wie man denkt, dass der Film tatsächlich beginnen könnte mit Logos und es fängt alles an. Ganz ruhig fängt es an und dann tanzt Pikachu in so einem Aerobic Dance Center zu sehr, sehr geiler Musik. Ja. Und zwar 1,5 Stunden. Dieser Clip geht wirklich 1 Stunde und 20 Minuten, sodass man tatsächlich meinen könnte, das ist das echte Ding. Sehr, sehr klasse. Und es hat ganz viele Dislikes, weil da eben ganz viele Leute draufklicken und denken, Ich wollte den ganzen Film gucken, ich bin gerickrollt worden. So kann man es auch machen. Also, Sonics Werbekampagne ist wirklich weit entfernt von viralem Marketing. Weil wir hatten diese Woche ja mehrere Fälle. Edeka ist so ein Fall, wenn wir zu dem kommen wollen, wo auch Leute sagten, ja, das ist ja eine Marketingstrategie, aber wenn du so einen Backlash bekommst, verstehe ich die Marketingstrategie dahinter nicht mehr. Jemand, der auch einen Backlash bekommen hat, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, Lord Abaddon, oder jetzt auch bekannt als Maximum Life, der hatte ja in der Vergangenheit, gab es die Vorwürfe, er hätte jungen Fans, hätte die aufgefordert, ihm Nacktfotos zu schicken, wo die minderjährig waren, er war schon volljährig. Das waren die Vorwürfe, die im Raum standen, die standen vor Jahren schon im Raum, er hat sich dann von YouTube ein bisschen zurückgezogen und jetzt tatsächlich in Hamburg für die FDP kandidiert und steht auch auf der Liste. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass sich da einige drüber aufgeregt haben, aufgrund dieser Vergangenheit. Da haben wir auch ein bisschen Kritik über Reddit bekommen, weil Leute sagten, dass wir zu undifferenziert, beziehungsweise, dass wir ihn nicht genug dafür verurteilt haben. Genau. Du hattest darunter geschrieben, das ist ja tatsächlich nicht mehr als Hörensagen von Joe Cognito. Genau, wir können nicht einfach sagen, der hat das und das gemacht, wenn es Nicht bewiesen ist. Es meinte zwar jemand, es gab wohl eine Anklage, davon weiß ich aber nichts. Und wenn ich die nicht vorliegen habe, kann ich nicht einfach sagen, der hat das und das getan. Und es liegt, wie gesagt, auch schon ein paar Jahre zurück. Und deswegen ist es auch, also das heißt, das habe ich auch letztes Mal so gesagt, das heißt nicht, dass es deswegen okay ist, weil es verjährt ist, sondern es ist einfach schwierig für uns, da die Fakten zu recherchieren und irgendwie so eine Anklage jetzt irgendwie zu finden, falls es die wirklich gibt, weiß ich gar nicht. So, er hat sich aber jetzt dazu geäußert und gibt es tatsächlich in Teilen zu. Er sagt, ich stehe dazu, dass ich in meiner Jugend ein sexistischer und ekliger Sack war, der es wohl sehr nötig hatte, auch wenn vieles, was kursiert, nicht der Realität entspricht, manches ist dennoch wahr. Dafür entschuldige mich für mein unentschuldbares Verhalten und distanziere mich von den Menschen, die ich damals war. Die FDP weiß nichts von der Thematik, aber sollte ich tatsächlich gewählt werden, trete ich sofort wieder zurück. Ich möchte gern vieles zum Besseren verändern, aber ich möchte nicht die Partei aufgrund meiner Vergangenheit Schaden davon tragen lassen. Und da hat jemand gesagt, hey, warum ziehst du nicht deine Kandidatur zurück? Und dann sagte er, ja, ich stehe schon auf dem Wahlschein, das geht nicht. Das stimmt tatsächlich auch, das ist ja selber Problem mit der Piratenpartei, wo auf dem zweiten Listenplatz jetzt für die Europawahl jemand steht, der eben auch sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Und auch die Partei kann ihn nicht zurückziehen. Also er steht jetzt auf dieser Liste und sollten die Piraten genug Stimmen bekommen, würde er einziehen, obwohl die das eigentlich gar nicht wollen. Lord Abaddon sagt im Grunde, Teile davon sind wahr, welche sagt er nicht. Ja. Ich gehe davon aus, dass es halt ist auch rechtlich schwierig wahrscheinlich, das zuzugeben mit Teilen, je nachdem, was wahr ist. Ich meine, was ihm ja nachgesagt wurde, ist, dass er halt hauptsächlich Mädels angeschrieben hat und gesagt hat, ey Mann, willst du nicht und wollen wir nicht und ob es jemals dazu kam, dass A, ihm diese Bilder geschickt wurden und B, er sich vielleicht auch mit einer getroffen hat. Aber ich weiß nicht, also in Amerika wäre das, glaube ich, schon verboten. Ich weiß nicht, wie das deutsche Recht dazu steht, aber alleine sozusagen Minderjährige nach Nacktfotos zu fahren, ist ja schon quasi dass man Kinderpornografie quasi das weiß ich ehrlich gesagt haben nicht. Möchte. Weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist. Aber so oder so finde ich toll, dass er da auch ehrlich zu steht. Verhalten ist auf jeden Fall scheiße. Und ja, also ja, das da muss man sagen, ist ja die ist Frage. Ja, das ist ein bisschen das, was wir letztes Mal ja angesprochen hatten. Ne? Also ja, dass er dazu steht. Ich meine, das ist halt die Frage, wie man jetzt nach all den Jahren damit umgeht und ob das bedeutet, dass er jetzt sich nie wieder in die Öffentlichkeit, in so ein Amt zum Beispiel begeben sollte oder darf, weil er diese Sache hinter sich hatte. Vielleicht wäre es für ihn tatsächlich, wenn er weiter daran denkt, irgendwie in so einer Position zu bleiben oder vielleicht mal arbeiten zu wollen, das mal vernünftig aufzuarbeiten. Mal zu sagen, so okay, das ist tatsächlich passiert, dafür verantworte ich mich auch, sei es vielleicht sogar vor Gericht, wenn das möglich wäre, oder büße auf eine andere Art, indem man vielleicht irgendwie an irgendwelche an irgendwelche Stiftungen spendet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ja. Aber das bedeutet jetzt im Grunde, dass Lord Abaddon oder Maximum Life oder ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt, nie eine Karriere haben kann. Oder nicht? Ich finde es so spannend, dass er sagt, dass er seine Kandidatur, dass er quasi sofort zurücktreten würde, sollte er gewählt werden, weil jetzt Leute ihn auf Twitter darauf hingewiesen haben. Wenn es diesen Shitstorm nicht gegeben hätte, hat er sich da vorher keine Gedanken drüber gemacht, dass sowas natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich bringt. Ich glaube, er hat nicht gedacht, dass das nochmal hochkommt. So. Ganz schwierige Sache. Ich bin da tatsächlich zwiegespalten. Wir gehen auch aktuell von dem Fall aus, dass tatsächlich nie jemand zu Schaden gekommen ist. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass er minderjährige Mädchen gefragt hat, hey, schickt mir das Zeug, und dass davon auch nie irgendwas geschickt wurde oder nie irgendwas passiert ist. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Wenn tatsächlich er mit irgendwelchen Minderjährigen was gehabt haben sollte, dann ist es auch eine Sache, wo ich sagen muss, das ist dann etwas, wofür du auch dein Leben lang wahrscheinlich gerade stehen solltest. Ja, ja, klar. Ein Update hatten wir noch. Haben wir noch ein Update? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, wir haben kein Update mehr. Aber was wir haben, ist noch eine Kurznews aus China. Da hat eine chinesische Livestreamerin mal was ganz Neues gemacht. Die hat gesagt, weißt du was, David? Es gibt genug Food-Influencer. Ich werde Tierquäler-Influencer. Ja, die junge Dame heißt, den Kanal gibt es wohl noch nicht lange, die heißt Seaside Girl Little Seven. Und die tut da auf so einer Plattform, die ich nicht kenne, so eine Kurzvideo-Plattform namens Kuaishu. Ja, ist wahrscheinlich in China größer als alles, was wir kennen. Aber ja, sehr wahrscheinlich. Die macht da eigentlich nichts anderes als die typischen Sachen essen, die man sich aus dem Meer zusammenfischen kann. Wie Mukbang oder so, also generell Leuten beim Essen zuzugucken. Genau, aber sie spezialisiert auf Seafood. Also alles, was du aus dem Meer herausfischen kannst. Und jetzt hat sie sich gedacht, es wäre doch mal eine coole Idee, ein Lebewesen zu essen, das aber noch lebt. Mhm. Ja, also ja. Und hat sich so einen kleinen Kraken, glaube ich, Oktopus zusammengekauft und hält ihn in die Kamera. Und möchte ihn dann lebendig verspeisen. Und was macht dieses Tier, frech wie es ist, denkt er sich? Sie gerade am Influencen und dann fängt an, der Oktopus natürlich um sein Leben zu kämpfen. Und mit den Noppen seiner Tentakeln saugt er sich derart fest an ihrem Gesicht, dass sie ihn nicht mehr abbekommt. Ja. Und beißt ihr auch dabei mit, die haben ja so eine. Sie blutet, also er beißt ihr wirklich ins Gesicht. Die haben ja so einen Schnabel, diese. Riecht scharf auch. Die Kraken was ist das? Der Unterschied ist mir immer nicht so bewusst gewesen. Oktopus, Krake. Ich weiß nicht, ob davon eins, wolltest du gerade Qualle sagen? Das nee, Qualle nicht. Ja, das eher. Ich habe gerade überlegt, was ist das dritte, was ich noch kenne. Es gibt, glaube ich, sogar eine dritte Sache. Tintenfisch. Tintenfisch, genau. Ich glaube, dass vielleicht das Krake und Oktopus, ist spannend. Ich freue mich auf die Reddit-Kommentare. Aber wir sind hier auch kein Tier-Podcast, deswegen müssen wir das nicht beantworten. Auf jeden Fall sieht man in diesem Video wirklich wie, und das ist, erinnerte mich an so Horrorfilme, es gibt das Ding, so eine Szene, wo das Gesicht mit dem von dem einen Typen mit dem Ding verschmilzt und dann verzerrt sich das so. Und man sieht wirklich so, es hört sich jetzt sehr eklig an, also wie das Augenlid so weggezogen wird, als du versuchst, ihn abzuziehen. Du kannst in die Augenhöhle reingucken. Ja, es ist also dieses Tier hat eine unbändige Kraft in den Noppen. Und man muss auch ganz klar sagen, also mir ist schlecht geworden, als ich das gelesen und die Bilder auch gesehen habe. Ich habe mir das Video extra nicht angeguckt, weil ich kann Tiere nicht leiden sehen in der Form. Ich finde das ganz, ganz erbärmlich. Das ist so ein ganz junges Girl, die dann wirklich Für die Klicks. Sie kriegt ihn dann ab und beschwert sich noch. Ne, das ist so wirklich so, denkt sich, ich esse jetzt dieses Lebewesen, das Lebewesen macht, will um sein Leben kämpfen und sie rastet aus, weil sie denkt, ja, so, was fällt diesem Tier ein? Zeigt ja dann auch, sie sagt dann, I am disfigured now. Ihr müsstet ja euch wirklich dieses Bild angucken, wie sie da steht. Das ist ein Punkt, ein jetzt roter ein Punkt. Ein kleines bisschen Blut an der Wange, ja. Genau, und sie sieht jetzt wirklich, ne, danach, nach diesem Angriff, sie ist die Wange so leicht geschwollen. Und sie sagt dann noch in die Kamera, jetzt werde ich das, werde ich es dann später essen. Ja. Also sie plant, das Tier dann trotzdem noch zu töten. Klar, aus Rache. Und das ist halt einfach nur widerlich, was Leute tun, um in der Öffentlichkeit zu stehen und irgendwie aufzufallen. Ganz, ganz widerlich. Also ich empfehle euch, glaube ich, gar nicht danach zu suchen. Ja. Ach so, und eine Sache, die ich noch spannend fand, war, sie beschwerte sich auch mehrfach mittlerweile, dass sie nicht genug, dass sie gar nicht genug Klicks und Aufmerksamkeit nicht genug Klicks bekommen. Deswegen, dafür hat sie es gemacht, für die Klicks. Sie ist bisher noch nicht in den Trending-Charts gewesen und deswegen hatte sie versucht, dieses Lebewesen jetzt zu. Und es hat funktioniert. Also das Video davon hat irgendwie 200 Millionen Views jetzt schon. Das ist nicht mal auf ihrem Kanal, sondern das ist einfach, das hat jemand extern hochgeladen. Das hat 200 Millionen Views. Ja. Ich würde sagen, wir kommen. Aber ganz kurz, ich hoffe, dass das nicht, das ist ja immer das Ding. Das, sowas stiftet Leute an, weil sie denken, oh, lebende Tiere töten vor der Kamera, 200 Millionen Klicks, geil, mach ich auch. Und das ist, glaube ich, das Bild. Nicht 200 Millionen, zweieinhalb. Aber zweieinhalb. Ich würde sagen, wir kommen mal zu positiven Influencern. Wir haben jetzt so viel Sachen. Und zwar eine Sache, die ich unglaublich faszinierend fand, das habe ich so noch nicht gesehen. Ist, glaube ich, einfach so aus, ne, es hören uns ja auch viele Leute, die so im Influencer-Marketing unterwegs sind oder generell so in dieser Branche unterwegs sind, der Kanal Gewitter im Kopf. Das ist ein Kanal über jemanden, der Tourette hat und quasi einfach so seinen Alltag zeigt, ein bisschen auch mit anderen Betroffenen redet und so ein bisschen das Leben mit Tourette einfach vloggt und porträtiert. Der hat jetzt innerhalb von ein, zwei Monaten 900.000 Abonnenten gemacht. Das ist ein deutscher Kanal und also ich habe so ein schnelles Wachstum von einem Kanal, der nicht jetzt irgendwie der Zweitkanal von irgendeinem anderen Influencer ist, noch nie gesehen. Ich war auch total überrascht, weil ich dachte, ist das neues Funkding oder so, weil es war plötzlich da, der Titel, Tourette. Gewitter im Kopf. Gewitter im Kopf. Leben mit Tourette. Klingt nach so einem Kanal, der irgendwie von irgendeiner Krankenkasse oder so finanziert ist. Also es wirkt wie sowas, wie als hätte die, wie bei der Bundeswehr, die diesen Bundeswehrkanal hat, als würde hier irgendwie eine andere Organisation. Da steckt wohl tatsächlich auch eine Produktionsfirma dahinter. Also es, was man nicht sieht. Im Impressum ist irgendein, also es kann aber auch einfach sein, dass sie einfach fürs Impressum sich halt sowas geholt haben. Aber da ist im Impressum steht, glaube ich, irgendein Unternehmen, also eine GmbH auch drin. Also eine Produktionsfirma würde mich überraschen, weil, das muss man sagen, die Videos sind von teils eher mäßiger bis erbärmlicher Qualität, ne? Also dieses typische Ding. Also produktionell jetzt. Produktionell, genau. Nicht inhaltlich, sondern produktionell, also im Auto gefilmt, bei wechselnden Lichtverhältnissen, Ton eher so mittelmäßig. Also das typische Ding, was man halt auch so von den natürlichen Vlogs kennt, aber in dem Fall ist es halt schon durchaus spannend, so zuzusehen, wie jemand so mit dieser sehr faszinierenden und seltsamen Krankheit auch sein Leben vollbringt. Es gab ja schon mal einen Kanal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, zu wem der gehört. Das war, also genau, es gibt Tourette Cat hieß. Genau, der. Es gibt Hyperbowl, das ist so eine relativ bekannte Online-Produktionsfirma. Die haben, der Bijan, das ist auch jemand, der Tourette hat. Der auch in der Politik mittlerweile arbeitet. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber der hat, also war bei denen sozusagen in dem Kosmos schon und die haben tatsächlich für Funk ein Format gemacht, das hieß Tourette Cat. Ja. Wo er quasi so ein Format moderiert hat, das ist nicht besonders erfolgreich gewesen und ist inzwischen auch nicht mehr Teil von Funk, also ist beendet worden. Fabian Sigismund hat mit dem mal der hatte mit mir ja mal das Format Bottle Bros gestartet, wo er sich betrinkt vor laufender Kamera und dann über Themen redet und das hat er mit dem Bijan auch gemacht. Könnt ihr mal gucken, Fabian Sigismund trifft Tourette Cat und das ist sehr auch sehr spannend gewesen, dem zuzugucken. Die hatten es eher aber so gemacht, er erzählt Dinge, also diese Netiquette-Sachen und hat dabei aber Tourette. Ja, genau. Also da ging es gar nicht so sehr um die Krankheit sein Leben. Selbst. Es ging, Ich glaube, dass das so durch die Decke gegangen ist, liegt halt in erster Linie daran, dass YouTube ist halt für ganz viele Kids ja so ein Spielraum, wo sie am nächsten Tag in die Schule gehen und sagen, hey, der Game Master hast du gesehen, Rebecca Wing musst du jetzt wieder irgendwas in ihre Vagina schieben. Oder habt ihr gesehen, was Julian Bam für Tricks drauf hat? Oder habt ihr gesehen, dass Robin Blase schon wieder kein Video hochgeladen hat? Das ist Diskussionsstoff Nummer eins. Und dass die dann aber auch entdecken, dass es eine Krankheit gibt, die so ist wie Tourette. Ne? Also, weil das ist ja schon so, du mit 14, 15 wirst du noch nicht wissen oder noch nie in Kontakt mit dieser Krankheit gekommen sein. Ich weiß noch, in dem Alter, wann habe ich denn Rain Man gesehen? Kennst du den? Mit Tom Cruise und Dustin Hoffman, wo ich das erste Mal mit, was hat er nochmal? Er hat, mit A. Autismus. Autismus, so, Mann, tut mir leid. Er ist Autist und was diese Krankheit zum Teil mit sich bringt, damals dachte ich halt wirklich, in dem Film ist es so, dass er ganz gut zählen kann und Tom Cruise benutzt ihn dann, um so Kartentricks zu machen. Und ich dachte halt, alle Autisten können, wenn eine Streichholzschachtel runterfällt, Streichhölzer einfach auf einen Blick zusammenzählen. Aber dass diese Krankheit sehr viel vielseitiger ist und ganz viele Ausprägungen hat und Auswüchse, das wurde mir nicht klar. Aber ich glaube, ich hätte mich mit dieser Krankheit nie auseinandergesetzt, wenn ich mich durch diesen Film damit in Verbindung gekommen wäre. Und ich glaube, so ist es bei den Kids jetzt auch. Und viele sind derart fasziniert, dass dieser Kanal halt so erfolgreich geworden ist. Und dann geht man in die Schule und sagt, habt ihr das gesehen? Da ist so ein Typ. Und ich glaube, am Anfang ist es so, du willst dich darüber echauffieren oder lachen. Das macht Tourette ja auch tatsächlich so ein bisschen mit einem, weil es so, was so ein befremdliches Verhalten ist. Und dann, glaube ich, schwingt das um. Ja, und dann wird sowas faszinierend. Und dann hörst du dem Typen einfach wahnsinnig gern zu und siehst, wie er sein Leben gestaltet. Und ich finde das klasse, dass. Ja. Also ich glaube, es gibt kein besseres Awareness-Projekt für eine Krankheit, vielleicht abseits von der Ice Bucket Challenge für ASL, aber ich glaube, die meisten Leute wissen auch nicht, überhaupt nicht mehr, warum sie diese Ice Bucket Challenge gemacht hat. Aber das, also krass, über 900.000 Abonnenten. Ja. Ich glaube, das hat tatsächlich auch viel zu tun, ich habe es nicht unbedingt nachverfolgen können, aber auch mit Leuten wie Unge, die auf solche Videos dann reagiert haben und dadurch halt auch viel Traffic da drauf geschickt haben. Ja, und man muss sagen, also ich will das überhaupt nicht abwerten. Das klingt jetzt sicher doof, wenn ich das sage, aber das ist halt von all den Krankheiten die effektreichste. Also tut mir leid, falls das jetzt falsch rüberkommt, aber ne, also du kannst dich, glaube ich, nicht mit Autismus vor die Kamera setzen und sagen, ich habe Autismus und erzählst dann davon, weil hier ist es, ne, Tourette hat ja diese, du hast Zuckungen, kommen diese zum Teil Schimpfwörter aus dir raus. Also, hat ja auch nicht jeder, sieht ja auch unterschiedliche. Auch da gibt es Ausprägungen, aber das ist, glaube ich, was dann in so einem Video noch mal deutlich besser rüberkommt, weswegen sich das besser teilt. So. Ja, und also, da kann dann halt auch eine Unge besser drauf reagieren und sagen, oh krass, hier, so, denn wenn ein Autist vor der Kamera sitzt, passiert halt einfach nichts, worauf du reagieren kannst. Also es gibt einen Kanal aus den USA, mir fällt der Name gerade leider nicht ein, von einem Blinden. Das finde ich auch super spannend, wie der hat erzählt, wie er Dinge wahrnimmt, wie er am Computer arbeitet zum Beispiel, was für Tools er dafür braucht, mit Text-to-Speech und so weiter, wie sie das auch fortgeschritten hat, was er an Frauen zum Beispiel attraktiv findet, weil er sie ja nicht sieht und vielleicht auch noch nie eine Frau gesehen hat. Ne? Also es ist mega faszinierend, wie er sich Farben vorstellt, wie er träumt. Also da gibt es richtig geile Stories. Und das ist halt so ein cooles Awareness-Ding, weil du lernst halt ganz viel darüber, wie du auch achtsamer mit diesen Menschen dann umgehen kannst, weil du halt weißt, okay, das sind die Dinge, da brauchst du tatsächlich Hilfe und das sind die Dinge, da brauchst du gar keine und ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen unhöflich, wenn ich sage so hey, ich mach das mal. Und der so, ja, ich bin ein selbstständiger Mensch, brauchst du nicht. So. Ich fände das auch schöner, wenn es das häufiger gibt. Ich meine, wir in Deutschland haben halt das große Glück, dass wir, wenn man bei uns auf die Trendseite geht, kann man halt ganz viele Videos sehen mit Leuten, die das traurige Leben mit einer Gehirnamputation führen müssen. Den kann man da live zugucken. Du brauchst nur einfach mal durch die Top 20 der Trends klicken. Das größte Awareness-Projekt. oh Gott. Es gibt noch eine weitere positive News. Heute bin ich gelästert. Heute wird nur toll. Und zwar Ultralativ ist nominiert für den Grimmer Online Award. Da braucht man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ich habe die Jungs ja schon immer gelobt, in Videos erwähnt. Auf Twitter pushe ich sie immer wieder. Wir kennen sie mittlerweile auch privat und würde meinen, dass wir zumindest mit ihnen gut verkumpelt sind. Denen wünsche ich alles Gute. Die haben jetzt auch die Wochenshow endlich wieder, ne, weil die haben jetzt wirklich über Monate nichts gemacht. Den Podcast von ihnen gibt es auch nicht mehr. Da dachte ich dann schon so, oh nee, bitte nicht ihr beide. Also um die beiden ist es wirklich schade, wobei man sagen muss, dass der Paul sich stark zurückgezogen hat. Also Finn ist der die Videos aktuell macht. Da weiß ich keine Hintergründe. Ich glaube, die studieren auch beide noch, oder? Machen eine Ausbildung oder sowas. Paul zumindest, ja. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Das hat sicherlich auch, also ist ja schon schwierig, Videos zu machen, Ja. Einfach so. Und dann noch, wenn du noch studierst, stelle ich mir das komplex vor. Das ist wohl das, was man auch dazu sagen muss, das ist ein Online-Voting. Das ist ein Publikumspreis. Das heißt, wenn ihr Bock habt, die zu supporten, könnt ihr das online machen. Könnt ihr für die stimmen. Der Link, ich weiß nicht, den wird es bei uns wahrscheinlich auf jeden Fall im Reddit-Forum, können wir den Podcast-Folge teilen. Ansonsten findet ihr das auch. Einfach Grimme Online Awards suchen und dann findet man, ja. Eine Sache, die gestern total durch die Decke gegangen ist, ist der Edeka-Werbespot. Mhm. Und ich habe tatsächlich erst davon mitbekommen, als der Hashtag Edeka-Boykott in den Trends war und dachte dann. Auch von vielen YouTubern, die ich kenne, die auch dazu sich geäußert haben. Und ja, Flo hat ja. Ja, Floyd, Flo, der ja Vater Rick von ist. Den Space Frogs. Genau, der ja Vater ist und sich da direkt angesprochen hat. Was ist passiert? Edeka hat einen Werbespot gebracht, ich glaube, umgesetzt von Jung van Matt, also eine Werbeagentur, die neben. Ich glaube, hier hast du ja ansonsten nur Dojo, die von der Größe und der. Also es gibt ja diese Kreativ-Rankings von der W&V und der Horizont und da gibt es noch einige andere, die auch sehr erfolgreich sind mit ihren Spots. Aber Jung van Matt war ja der Eins. Ja, Jung van Matt ist auch einfach eine. Also die sind sehr, sehr hoch anerkannt als die haben ein paar große, die sind auch für solche viralen Sachen bekannt. Und jetzt haben sie eine Werbung gemacht, wo so ein kleines Mädchen in die Kamera spricht und Danke sagt. Und an verschiedenen Stationen vorbei sagt sie, ja, danke, dass du immer im richtigen Moment reagierst und dass du immer da bist und dass du, ne, und dann werden so Situationen gezeigt, wie ein Vater das Kind beim Pullern im Park falsch hält. Oder wie er genau reinkommt, während der Junge gerade an sich herumspielt. Und im Grunde, konträr zu dem, was gesagt wird, spielen sich Szenen ab, wo Väter versagen. Ja? Und ganz am Ende ist die Pointe, dass das Kind auf der Couch sitzt mit Papa, der sich mit Chips bekleckert, während sie das sagt und nochmal sagt Danke. Und dann sagt sie, danke Mama, dass du nicht so bist wie Papa. Dass du nicht Papa bist. Dass du nicht Papa bist. Ja. Und das war für viele der Anlass zu sagen, das ist ja. Das ist toxic. Das ist das schlimme Männer finden. Ich habe von Männerhass und Männerfeindlichkeit gelesen. Und also ich muss sagen, ich gehe bei all denen mit, sowas bei mir nämlich, dass die sagen, ja und nu, also das ist ja nicht lustig. So, also Rick hatte das, glaube ich, von den Space Frogs hat das gepostet. Also er kann vor allen Dingen die Leute nicht verstehen, die sagen, da habe ich mich jetzt totgelacht, weil lustig ist da nichts gewesen. Mhm. Also ich fand den nicht gut gemacht, also auch von der Machart, der sah relativ billig aus. Aber auch die Pointe, dachte ich so, okay. Ich kann die verstehen, die sagen, da werden ja jetzt sämtliche Geschlechterklischees ausgepackt und auf den Tisch gelegt und da sollten wir eigentlich drüber hinweg sein. Mittlerweile vor allen Dingen in der Werbung. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man da so einen Kampf gegen den Mann gesehen haben will und deswegen jetzt ein Hashtag namens Edeka-Boykott. Also wie viele, ich habe dann natürlich auf den Hashtag geklickt und wie viele da geschrieben haben, jetzt gehe ich nicht mehr zu Edeka, ich höre auf mit Einkaufen bei denen. Und dann gab es die anderen, die geschrieben haben, geil, all die nicht mehr einkaufen gehen, mach das bitte am Samstag, weil dann kann ich wieder endlich in Ruhe bei Edeka einkaufen, ohne dass ich auf den Gängen irgendwie da stehen muss. Und also da hat sich so ein Für- und Widerkrieg, die gesagt haben, was seid ihr für, ne, was ich gelesen habe, so ihr Pussys oder ihr Luschis. Und ich persönlich habe auch getwittert, ich hatte geschrieben, dass die Männlichkeit schon sehr fragil sein muss, wenn man aufgrund eines eher mittelmäßigen Werbespots jetzt anfängt, gleich einen Boykott auszurufen. Weil, vor allem, ich glaube, dieses Verständnis dafür, was Werbung ist und wie dieser Prozess funktioniert, wie ein Werbespot entsteht. Also dieser ganze Laden, all diese Tausenden von Mitarbeitern hassen Männer. Die Heike von der Kasse. Die kriegt von mir kein Trinkgeld mehr. Da ist ein Typ in der Marketingabteilung, der hat da noch zwei, drei Leute über sich, zwei, drei Leute unter sich. Der hat sich mit Jung van Matt unterhalten, die haben das gemeinsam produziert. Und dann ist halt ein Spot für den Muttertag rausgekommen, für den sie wahrscheinlich nicht mal groß Budget hatten, weil Muttertag ist halt so ein Ding, so okay, ist halt Muttertag, lass mal eine Aktion machen. Und ganz viele gehen davon aus, dass zum Vatertag wahrscheinlich die Alternativvariante kommen wird. Und da bin ich gespannt. Also ich finde diesen Spot nicht dramatisch. Ich finde ihn auch nicht lustig und deswegen, weil ich da auch anderes gewohnt bin von Jung van Matt, habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht am Muttertag sozusagen der Twist kommt und nicht einfach nur das Gleiche umgekehrt passiert, ja, weil das wäre auch irgendwie lame, weil dann hast du einfach beide Gruppen beleidigt. Genau, ja. Sondern dass irgendein Twist kommt, wo du sagst, so, ach krass, okay, jetzt verstehe ich, was da dahinter steckt. Aber wie Leute sich schon wieder aufregen oder so. Bei True Fruits haben wir auch drüber gesprochen, ne, wo es ums Thema Rassismus ging. Ne? Ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade der Shitstorm gegen Edeka größer ist als da, weil Männer jetzt auch mal dran sind. Und ich hatte das auch auf Twitter geschrieben, weil ich meinte so, Mann, beruhigt euch doch. Ab morgen sind doch die Frauen endlich wieder der Gegenstand von dümmlichen und sexistischen Werbebotschaften. Es ist doch jahrelang immer dasselbe gewesen. Aber das ist halt das, was sie, finde ich, mehr herausarbeiten hätten müssen. Dass es sozusagen so ein Twist ist. Das hätte die eigentliche Pointe sein können. So, das ist eigentlich das Traurige daran. Da wäre tatsächlich vielleicht sogar zu hoffen, dass, weil ich kann mir gut vorstellen, dass von Matt da saß und Edeka nicht gepitcht hat, so hey, wir machen jetzt eine Provokation, die kann euch sehr viele Einkäufer kosten, und dass Edeka dann sagt, cool, das machen wir. Sondern eher, dass wir hassen Männer, wir wollen nur noch Frauen bei uns in den Einkauf. Ja, dass es eher eine Provokation war, die leicht darauf abzielt, auch den Leuten, die sich jetzt aufregen, den Spiegel vorzuhalten, indem man sagt, so guck mal, so sind doch die Werbebotschaften normalerweise. Wenn die Heike nach Hause kommt, oder nee, die ist schon zu Hause, weil der Mann arbeitet ja und sie sitzt neben der Waschmaschine und wartet, dass der weiße Riese endlich die Wäsche so schön reingewaschen hat, so sind doch die Werbebotschaften alle. So, und wenn sie nicht gerade die Frauen als Sexsymbol irgendwie vor ein Auto gestellt werden und solche Sachen. Ja. Das ist natürlich, das hat sich sehr gewandelt. Deswegen ist es eigentlich gar nicht mehr so stark. Ich hatte jetzt gestern ein paar Leute, die mir dann so Werbungen aus den 60ern und 70ern, wo die wirklich nur scheiße sexistisch waren. Aber das wäre die richtigere Variante gewesen, aber trotzdem sehe ich da jetzt nicht, warum man ein ganzes Unternehmen boykottieren muss, dabei die armen Kerle jetzt auch mal ihr Fett weggekriegt haben. Aber ich glaube, das ist genau das Argument, und das verstehe ich in Teilen auch. Also wenn sie jetzt sagen, okay, pass auf, tauschen wir mal das aus und sagen, danke Mama, dass du nicht schwarz bist, oder danke Mama, dass du nicht Jude bist, oder ne, oder auch umgekehrt, danke Papa, dass du keine Frau bist, dann wäre der Shitstorm deutlich größer. Und ich verstehe das Argument zu sagen, ja, warte mal, wenn du das auf der einen Seite nicht willst, warum ist es dann andersrum okay? Also, das sagt ja auch niemand, dass es okay ist. Also das muss ich dazu sagen. Ne? Es ist nicht, das wird nicht okayer dadurch. Ich glaube nur, dass indem man jetzt zeigt, dass so ein Hashtag sofort trendet, weil ich als Mann, der ich ja einer bin, glaube ich, denke mir in so einer Situation, ja gut, kann ich wegstecken, weil ich das, also wenn ich glaube, genau das ist das. Und du bist ja, wollte ich dich gestern nämlich auch fragen, ich hatte das ja von Flo gelesen, also Floyd, der ja zweifacher Vater ist, der sich da als Vater auch angegriffen sah. Und da dachte ich so, du bist ja auch Vater. Ja. Ist es so, dass du das Gefühl hattest, so, was fällt denen ein, ich muss für meine Tochter da sein und stehe da immer gerade. Also hast du da nochmal speziell irgendwie einen Stich im Herzen gefühlt? Nö. Also ich habe mich von diesem Spot in keinster Weise. Du bist ja auch nie zu Hause, bist ja nur am Arbeiten. Ich habe mich überhaupt nicht angegriffen gefühlt. Also in Teilen sind da Dinge dabei, wo ich sagen würde, so, ja, ist mir auch schon so passiert. In anderen Teilen auch nicht, weil meine Tochter ist ja gar nicht alt genug für viele Dinge, die da irgendwie gezeigt werden. Aber ich bin mir ja selber so selbstbewusst und sicher als Vater, dass ich mich nicht angegriffen fühle. Ich glaube, darum geht's. Weil ich denke so, ja, ich weiß ja, was ich für ein Vater bin, was ich für ein Mann bin. Ich verstehe aber, wo diese Klischees herkommen. Ich finde es nicht unbedingt lustig, weil ich auch der Meinung bin, okay, umgekehrt wäre es genauso nicht okay. Also warum muss man das dann nutzen, weil es hier vielleicht weniger problematisch ist. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, ja, also ich bei einem True Foods denke ich anders darüber und finde es schlimmer, weil das in dem Moment Leute trifft, für die Rassismus im Alltag auf jeden Fall ein Problem ist und wo wir eben noch nicht weit genug sind. Aber dass Väter diskriminiert werden, muss ich ehrlich sagen, ist mir noch nie begegnet. Ja. Oder Männer generell, dass die in der Werbung ihr Fett wegbekommen. Wie oft passiert das? Bei Gillette, das war ja ein riesen Ding bei Gillette, wo alle sich aufgeregt haben und sagen, es ist nicht okay, es ist nicht cool. Ja. Weil wenn man es umdreht, wäre es auch nicht cool. Nur dafür muss man auch sagen, so, warum macht ihr das jetzt? Es bringt euch nichts. Aber was mit der Gesellschaft falsch läuft, sieht man auch an den Reaktionen. Ja, ne? Also ich finde es so spannend, dass so viele sich so angegriffen fühlen. In dieser Form. Die aber auf der anderen Seite, wenn sie nicht betroffen sind, sagen so, ach, das bei True Foods, das ist doch ein guter Gag, Leute. Ja. Regt euch doch nicht mehr so auf. Also, ne, aber was, die ach, haben die- Männer angegriffen? Wie gesagt, beides nicht okay. Finde ich beides nicht gut. Aber dieses Level an Outrage, wir als, also als Väter, haben du. Das, oder ich als Väter, hab das sozusagen das, was da kritisiert wird, als Klischee ist mir das noch nie begegnet. Leuten, die eine schwarze Hautfarbe haben, denen sind die Klischees, mit denen True Foods Werbung gemacht hat, täglich fast begegnet. Ja. Und deswegen ist es nicht okay. Beides nicht cool, aber ich verstehe das Level an Outrage, dass es teilweise gleich oder sogar höher ist. Bei Gillette war es man aber noch, sogar noch höher. Das kapiere ich nicht. Ich auch nicht. Ich würde es einfach wegstecken, weil das interessiert mich nicht. Aber ich gehe doch deswegen jetzt nicht mehr zu Edeka, weil ich diesen Spot nicht cool fand. Ich schmunzel sowas dann weg und denke mir so, ja, gut, probiert's beim nächsten Mal ein bisschen besser. Vor allem, wenn man ganz ehrlich ist, wer geht denn überhaupt zu einem Supermarkt, weil er sagt, hey, die machen eine geile Werbung. Du gehst entweder zu einem Supermarkt, weil du weißt, die haben die Produkte, die du haben willst, im Angebot. Oder weil er in der Nähe ist. Oder weil er in der Nähe ist. Also ich gehe doch, also Edeka ist tatsächlich bei mir der nächste Markt. Ich gehe doch jetzt nicht, wenn ich schnell was brauche, zum Rewe. Zum Kudamm. Weil die mich noch nicht attackiert haben. Ich fahre doch jetzt nicht 10 Minuten länger zum Supermarkt wegen einem Werbespot. Doch, das machen all die Männer, die das bei Twitter geschrieben haben. Aber ich gehe gerne zu Kaufland, ich gehe gerne zu Rewe, ich gehe auch gerne zu Edeka. Das sind die bei Twitter auch die Welt retten und die sich bei Twitter aufs Maul hauen, die fahren jetzt auch einen Meter weiter zum Einkaufen. Ach ja. Was haben wir noch? Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt wirklich was Schlimmes. Also wo die Menschheit wirklich richtig schlimm war. Und zwar, es gab einen Flugzeugabsturz. Ach nee, das. Das ist wirklich, ja, das, wirklich das ist für mich vor der Quallensituation. Das ist auf jeden Fall davor, weil da sind Menschen gestorben. Ist ein Flugzeug abgestürzt in Russland. Das hat wohl auch schon vor der Landung, also Bruchlandung, gebrannt. Und natürlich haben sie dann sofort die Leute aus diesem Flugzeug evakuiert, nachdem es gelandet ist. Es gab wohl mehrere Fehler. Also die Feuerwehr war wohl noch nicht da, obwohl sie eigentlich schon hätte da sein müssen. Aber es lag wohl daran, dass das Flugzeug keine Kommunikation mehr hatte, weil das irgendwie abgeschmiert ist. Aber es war halt auch in Russland und viele sagen, okay, vielleicht hätte man in Russland auch bessere Maßnahmen ergreifen können. Aber Experten sind sich sicher. Da sind über 41 Menschen gestorben, glaube ich, ist der letzte Stand. Vorwiegend die in den hinteren Reihen saßen. Genau. Warum? Weil sie vorne die Leute evakuieren mussten, während hinten die Leute abgefackelt sind. Und was haben die Leute sich vorne gedacht? Scheiße, mein Nackenkissen ist noch im Overhead. Das muss ich mitnehmen. Und dann haben alle ihr Handgepäck vorne mitgenommen. Ja. Und Experten sind sich sicher, dass Menschenleben, also wenn gerettet, nicht sogar alle gerettet vielleicht werden. Sogar alle, aber zumindest ein Teil der Leute, die gestorben sind, hätten gerettet werden können, wenn die Leute vorne nicht gesagt hätten, nee, scheiße, mein iPhone-Ladekabel, das nehme ich jetzt noch mit, ich muss kurz oben ran, Entschuldigung, oh, da ist mein Koffer, den nehme ich nicht mit, während hinten die Leute kokeln. Also, what the fuck? Das ist ja, das lernst du bei jeder Einführung im Flugzeug. Im Falle einer Notlandung musst du dein Handgepäck zurücklassen. Und diese Einführung, die jedes Mal kommt, da wo keiner mal zuhört, wahrscheinlich ist das auch das Problem, die wird dann ignoriert in so einem Moment. Ich habe mir auch immer wieder gedacht, ist das tatsächlich so, dass dann Leute ihre Sachen zurücklassen und wie viel hat man dann an Bord? Aber ich glaube, die Sachen, die wirklich wichtig sind, sind ja sowieso hinten im großen Gepäck und wenn das abfackelt. Was hast du denn, was wichtig, also was nimmst du denn auch mit auf eine Reise, was wichtiger ist als Menschenleben? Also, das ist halt ich glaube so ein bisschen, dass ich kann es mir nur so erklären, weil Menschen in so einer Situation ja eigentlich instinktiv auch zusammenhalten, dass die vielleicht vorne nicht begriffen haben, was hinten los ist. Aber du hörst der Menschen schreien. Ja. Also deswegen ist es für mich auch einfach Common Sense. Weil du steigst einfach aus. Wenn das Flugzeug gerettet wird, dann sind deine Sachen auch gerettet. Wenn das Flugzeug nicht gerettet wird, dann sterben auch die Leute, die noch drin sind. Also ist einfach die logische Entscheidung, ich gehe raus und hey, wenn meine Sachen hinterher überlegen, weil der Brand gelöscht wurde, dann kriege ich sie ja wieder. Wenn der Brand nicht gelöscht wird, dann muss ich jetzt auch aussteigen, weil sonst fackel ich ab. Also, das ist wirklich, wirklich schlimm. Also ich vor allen Dingen die Flugbegleiter müssten eigentlich ja normalerweise sagen, hier raus jetzt, aber wahrscheinlich bei den Massen, du siehst es ja immer wieder, wenn du irgendwo, selbst wenn ich war im Kino gestern und was da wieder los war, da hat jemand sich auf einen Platz gesetzt, der nicht seiner war und da haben sich zwei fast geprügelt in diesem vollen Kinosaal, während der Film schon lief und ich dachte so, Menschen sind scheiße, ganz häufig sind sie das und vor allen Dingen, wenn große Rudel zusammenkommen und so eine Stresssituation entsteht, verliert man jedes Verständnis für Menschlichkeit und für die anderen. Das finde ich ganz bitter. Und das ist wirklich das schlimmste Beispiel. Ja. Also ich hab auch einen Artikel gelesen, wo dann Fotos drin waren von anderen Fällen, wo Leute schon über so diese Gummischläuche da aus den Notausgängen rausgegangen. Und da waren ganz viele Bilder gesammelt, wo du halt Leute siehst, die ihren Remover-Koffer an sich klammern, während sie dieses Ding runterrutschen, weil sie halt auch ihr Gepäck mitgenommen haben. Also es scheint tatsächlich sehr, sehr häufig vorzukommen. In dem Fall sind halt jetzt Experten zufolge Leute deswegen gestorben. In anderen Fällen kriegst du es wahrscheinlich einfach nicht mit, weil halt alle gerettet sein? Wurden. Was kann da drin sein? Ja, mein Vintage Edition Notebook, das brauche ich. Ja. Ganz bitter. Ist echt, ja. Wir haben noch eine andere Reisestory, die diese Woche, es war wirklich so, das hatte Inception-Ausmaße. Ne, will ich aber James Bond? Ja, also Mission Impossible, Ocean's 11, ich weiß es nicht. Also ich schmeiß jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum. Ne? Mach das mal. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber David, pass mal auf. Stell dir vor. Ich pass auf. Du bist jemand, also das ist völlig unfundiert, ne? Ich finde einfach nur diese Story, ist eine geile Idee. Stell dir vor, du bist jemand, der gerne illegal nach Europa kommen würde. Ne? Mhm. Du bist vielleicht ein Terrorist oder jemand, der halt einfach, keine Ahnung, keine Lust mehr auf sein Land hat. Böse Sachen im Koffer, der will nach Europa. Dafür brauchst du halt im Idealfall einen deutschen Pass oder irgendeinen Pass. Das Problem ist nur, wenn du an der Grenze bist, dann gucken die ja, wie du aussiehst. Ne? Die halten ja das Foto dagegen. Also überlegst du dir, hey, warte mal, wo kann ich denn rausfinden, Einheimischen aussehen? Genau, wo jemand so aussieht wie ich. Wie kann ich denn jemanden finden, der so ähnlich aussieht wie ich, dass wenn ich dem den Pass klaue, ich jemanden habe, der auf Instagram. Ich gehe einfach auf Instagram und suche mir Leute aus, die so aussehen wie meine Klienten, die diesen Pass kaufen wollen, weil so ein Pass alleine schon, ohne dass das Foto irgendwie ähnlich ist, ist auf dem Schwarzmarkt wohl 10.000 Euro wert. Mhm. Und pass auf, ich suche die über Instagram, weil dann weiß ich ja, wie die aussehen. Und dann schicke ich denen eine E-Mail und sage, hey, ich will dich als Influencer buchen, komm her zu mir, nimm deinen Reisepass mit, weil ich bin ja in einem anderen Land, da musst du mit dem Reisepass natürlich hinfliegen. Und dann landen die Leute. Ne, die 20. Aber du sagst den Leuten vorher, komm zu mir, weil du hast eine Convention, genau, oder? Du kriegst einen 5-Sterne-Aufenthalt in einem Hotel, richtig nice. Wir sind hier ein Reiseveranstalter, wir wollen ja gerne Instagram-Werbung machen für, deswegen auf unsere Kosten flieg rüber, ne? Dann planst du das ein bisschen im Voraus, dass du bei EasyJet irgendwie für 20 Euro das Ticket die Leute schon easy rüberkriegst, dann kostet dich quasi nix. Lädst dir 20 Influencer ein und dann, wenn die landen, lässt du irgendwie so ein paar Hostessen, die du dir anschaffst, und da kosten auch irgendwie 20 Euro die Stunde, stellst du dahin mit so einem Klemmbrett, wo du so schönes Logo ausdrückst von einer Fake-Firma, und dann kommen die raus und sagen, hey, guck mal, ey, können wir noch mal einmal kurz eure Reisepässe haben? Wir müssen einmal kurz checken, ob ihr alle da seid. Nimmst dir die 20 Reisepässe, lenkst die Leute kurz ab, schickst sie schon mal in den Bus, steigst in ein Taxi, fährst weg, plötzlich 200.000 Euro gemacht mit Fake-Reisepässen, mit echten Reisepässen, die ja sogar noch vielleicht ähnlich aussehen wie die Klienten, die du hast, die kaufen. Wahrscheinlich sogar mehr wert als 10.000 Euro dann. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber so ist es passiert. Also das ist gerade in der Türkei gewesen, dass da irgendwie eine Gruppe von Instagrammern eingeladen wurden. Ich weiß nicht, es war mir nicht ganz klar, ob es, ne, welcher Vorwand das war, warum sie da hinkommen sollten. Nee, es ist ein Reiseveranstalter, hat sie angeschrieben. Dieser Reiseveranstalter heißt irgendwie Constantino Tour. Den gibt es nicht. Mhm. Die haben 20 haben zumindest zugesagt, 20 Instagrammer eingeladen, haben gesagt, hey, wir zahlen euch das Flugticket und ihr kommt dann in ein 5-Sterne-Hotel und ihr macht natürlich Post und dann kriegen wir Werbung und so weiter. Es gab wohl sogar auch einen Vertrag, den die unterschrieben haben. Dann sind die alle ins Flugzeug gestiegen, sind gelandet und dann haben drei Hostessen haben halt irgendwie so, haben sie einen Reisebus geschickt, haben ihnen die Reisepässe abgenommen, sind abgehauen mit den Reisepässen, dann sind die in den Bus und haben gedacht, ja, ist ja egal, wir kriegen ja die Reisepässe im Hotel zurück. Dann ist der Bus aber nicht in das 5-Sterne-Hotel gefahren, das sie eigentlich sollten, sondern viel weiter weg, damit die vielleicht auch noch mehr Zeit hatten, zu entkommen mit den Reisepässen. Dann kommen sie das Hotel an, das Hotel sagt so, nie von euch gehört, keine Ahnung, keine Buchung. Und dann stellt sich raus, ganze Reise ist fake. Genau. Aber haben sich trotzdem die Mühe gemacht, einen Reisebus zu buchen, wahrscheinlich, damit sie die Zeit haben, um mit den Pässen zu entkommen. Auf Instagram konnte man bei den jeweiligen Instagrammern das ganze Leid dann mitverfolgen. Und wie ich dann gelesen hatte, hatten die dann wahnsinnige Probleme, da wieder rauszukommen. Es sind wohl auch Deutsche darunter gewesen. Es waren, glaube ich, waren alle Deutsch, aber es gab zwei, die, also eine, die war, kam, glaube ich, aus Russland oder sowas, das war so ihre Herkunft, aber ich kam aus Deutschland, aber sie ist in Russland geboren und hat russische Staatsbürgerschaft. Ich kannte keine davon, die... Ja, die haben alle so, also ich habe auch mal geguckt, also es ist, das, deswegen ist ja, fand ich ganz spannend, also die scheinen sehr relativ willkürlich Instagram mal angeschrieben zu haben, weil da waren einige dabei, die haben ein paar tausend Follower und andere, die über 100.000 Follower haben, dabei. Und ja, also ob das wirklich stimmt, dass sie die basierend auf ihrem Aussehen ausgewählt haben, keine Ahnung, das war nur mein erster Gedanke und ich fand die Idee relativ gewitzt, weil wenn das wirklich so ist, dann wäre das der krasseste. Ich kann es mir nicht vorstellen, Play, so, weil, aber, ne, also, ja. Wie kriegst du das hin? Also sagen wir mal, da kommt ein Klient zu dir, sagt dir, ich möchte morgen nach Deutschland einreisen, ich brauche jemanden, der so aussieht wie ich. Wie findest du das? Kann doch ähnlich aussehen. Wie findest du das so? Also entweder du stellst Instagram-Agenturen anschreiben und sagen, guck mal hier, das ist der Match, den wir gerne hätten. Hier, wir brauchen jemanden, der so aussieht für unsere Werbekampagne. Geht sowas? Also beim Casting ist das so. Also ich hab schon öfters Casting-Anfragen bekommen, wo einfach Fotos drin sind von bekannten Schauspielern und sagen, wir brauchen jemanden, der so aussieht. Wir brauchen für die Game of Thrones Spin-Off-Serie Jon Snow, brauchen wir eine Cersei Lannister. Robin Blase, wie sieht's aus? Ja. Wollen sie denn gerne? Ja, wenn wir die Haare ein bisschen schneiden, dann krieg ich's hin. Ja. Ja, also ganz krass, aber die sind also einige hatten wohl Probleme, also zwei, glaube ich, hatten Probleme, weil sie halt keinen Ausweis mehr auch dabei hatten, ja, um sich irgendwie auszuweisen. Die anderen hatten halt Reisepass und Perso dabei. Du kannst auch mit Perso dann ja wieder einreisen. Die konnten nicht zurück, ne? Ich weiß nicht, aber es war wohl ein ganz schöner Act. Die anderen mussten halt dann zur Polizei oder zum Konsulat. Anscheinend in einer Instagram-Story habe ich also auch gehört, dass sie wohl schon dann doch relativ einfach die Leute identifiziert hatten, die das wohl gemacht haben. Also vielleicht waren sie noch nicht so klug, vielleicht haben sie doch nicht nach dem Aussehen geguckt. Aber das wäre, ich fände es einfach geil, weil das wäre so ein, wirklich so ein Ocean's Eleven-mäßiger Plot, so wir gucken auf Instagram, welche Leute ähnlich aussehen und dann laden wir die ein und klauen ihnen die Reisepässe. Das wäre halt richtig cool. Vielleicht haben die auch einfach nur die Reisepässe geklaut, egal wie die aussehen. Auch das ist ja schon 10.000 Euro pro Reisepass auf dem Schwarzmarkt wert. Richtig krass. Wie viel das ist. Ich wurde ja auch schon zweimal bestohlen, alles weg. Jetzt wundert mich gar nicht, warum die hier in Berlin wirklich, du stellst eine Tasche hin, erinnerst du dich, wo wir gedreht haben für Nerdscope am Alex und wir haben eine Tasche dabei gehabt, wo wir die Sachen transportiert haben. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten diesen Sketch mit dieser riesigen EA-Box von Battlefield. Ja, ja, ja. Mhm. Und die Tüte haben wir dann hinter uns gelegt. Die Tüte war, glaube ich, weitestgehend leer. Da war, glaube ich, nichts drin, außer Wir haben uns umgedreht, haben ganz kurz die Anmoderation angesprochen. Genau. Aber wir standen an der Tüte. Wirklich 1 Meter weg. Also wirklich nicht mal einen Meter weg. Drehen uns nochmal zurück zur Tüte, Tüte weg. So, und so ist das auch, wenn du in einer Bar deine Tasche irgendwo hinstellst, was mir zweimal passiert ist. Einmal wurde sie mir wirklich unter den Füßen weggestohlen, während ich saß an der Bar und sie mir zu den Füßen gelegt hatte. Und sind natürlich auch dann, sie wurde dann aufgefunden, Reisepass und Personalausweis und diese Sachen sind weg gewesen. Und ich dachte mir, warum klauen sie diese Sachen? Aber ja, das macht natürlich Sinn, wenn die so wahnsinnig teuer sind. Was nicht teuer ist, lieber Robin, weißt du, ist das Sky-Ticket. Hashtag Werbung. Ja, das kann ich nämlich jetzt holen, immer noch, um die 5. oder 6. Folge dann zu gucken oder alle Folgen. Oder, ja, was oder auch die Doku. Oder dann halt die Spin-Off-Serie mit Robin Blase. Alle anderen Serien, die es beim Sky-Ticket gibt, weil das ist ja auch noch, du kannst ja auch noch alle anderen Serien angucken. Wir sagen tschüss, es war wieder eine sehr pickepackevolle Folge. Ja. Und, Sky.lesterschwestern.com und Und wir sagen tschüss. Tschüss.